Bible says God, he confirmed his gospel with these three things. Die Bibel sagt, dass Gott sein Evangelium durch diese drei Dinge bestätigte. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi friends. Hallo Freunde. Today we are going to talk about three words. Heute werden wir über drei Worte sprechen, that are used many times in the New Testament together. Die im Neuen Testament sehr oft gemeinsam benutzt werden. And they are the words signs, wonders and miracles. Es sind Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen. In the book of Hebrews we are told, im Hebräerbrief wird uns gesagt, that God has actually testified to the gospel, dass Gott das Evangelium bezeugt hat, with signs, wonders and miracles. Durch Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen. God, he confirmed his gospel with these three things. Die Bibel sagt, dass Gott sein Evangelium durch diese drei Dinge bestätigt hat. Und wenn man das Neue Testament genau studiert, kommt meiner Meinung nach jeder, der gut studiert, zu demselben Schluss wie ich. That we don't even have the right to preach the gospel without signs, wonders and miracles. Wir haben nicht einmal das Recht, das Evangelium ohne Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen zu predigen. So we, as Christians, we don't have that right. Als Christen haben wir dieses Recht nicht. If God himself thought it was so important to confirm his gospel, wenn Gott dachte, dass es so wichtig ist, sein Evangelium zu bestätigen, with signs, wonders and miracles, mit Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen, who are we that we think we can preach the gospel without signs, wonders and miracles? Wer sind wir, dass wir denken, wir könnten das Evangelium ohne Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen predigen? Look, the Apostle Paul said something very interesting to the Corinthians. Der Apostel Paulus sagte etwas Interessantes zu den Korinthern. Im ersten Brief, ich glaube, es steht im vierten Kapitel. Er sagt, ich komme zu euch nicht mit Worten der menschlichen Weisheit, but he actually came with the power of God, sondern mit der Kraft Gottes. And he tells them why. Und er sagt ihnen, warum. So that your faith would not be rested on the words of human wisdom, but on the power of God. Damit euer Glaube nicht auf Worten der menschlichen Weisheit basiert, sondern auf der Kraft Gottes. I have asked myself this question. Ich habe mir diese Frage gestellt. This is the question I ask myself. Es ist einfach eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich frage mich, ob ein Grund dafür, dass so viele Menschen vom christlichen Glauben weggehen, ist, dass sie das Evangelium nie zusammen mit Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen gehört haben. The faith rests in human wisdom. Ihr Glaube basiert auf menschlicher Weisheit. Paul said, I did not do that because I didn't want you to put your faith in human wisdom. Paulus sagt, ich tue das nicht, weil ich nicht will, dass ihr euren Glauben in menschliche Weisheit setzt. Do you know, many, many years ago when I was young, vor vielen Jahren, als ich jung war, and I realized that in this period of my life, God wants me to go and preach the gospel. Und erkannte, dass Gott von mir wollte, dass ich das Evangelium predige. In a very focused way. Auf eine sehr fokussierte Weise. The first town that we moved to, there was not a single Christian in the town. Not a single Christian. In der ersten Stadt, in der wir zogen, gab es nicht einen einzigen Christen. Nicht einen einzigen. And you know, we tried to find the right method to get people open to the gospel. Wir versuchten, die richtige Methode zu finden, um die Menschen für das Evangelium zu öffnen. But we learned very quick, very quickly. Wir lernten sehr schnell, sehr schnell. People don't need a method. They don't need a technique. Die Menschen brauchen keine Methode, keine Technik. They need to see signs, wonders and miracles. Sie müssen Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen sehen. So that's what we did. Also taten wir das. We just simply went out on the street. Wir gingen einfach auf die Straße. And we began to find sick people and we offered them prayer. Suchten nach kranken Menschen und boten ihnen Gebet an. We used to print big posters. Wir hängten große Poster auf. Healing for body, soul and spirit. Come and receive it for free. Heilung für Körper, Seele und Geist. Komm und empfange es umsonst. We plastered the whole town full with it. Und wir pflasterten die ganze Stadt damit. And we had a whole week's meeting. Und wir hatten eine ganze Woche lang Versammlungen. So the people would come and we would pray for them and they would see signs, wonders and miracles. Die Leute kamen, wir beteten für sie und sie erlebten Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen. That's how we started the church. So begannen wir die Gemeinde. So look what Jesus said to the apostles in Mark chapter 16. Schau, was Jesus zu den Aposteln in Markus 16 sagt. These signs shall follow those who believe. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Interesting. The signs don't go ahead, they follow those who believe. Interessant. Die Zeichen gehen nicht voran, sie folgen denen, die glauben. And if you are a believer, these signs should always follow you. Wenn du ein Glaubender bist, sollten dir diese Zeichen also immer folgen. There are supernatural things that all describe them. Und das sind übernatürliche Dinge, die dort beschrieben werden. You know, but most Christians don't walk neither in signs nor in wonders nor in miracles. Aber die meisten Christen leben weder in Zeichen noch in Wundern oder Kraftwirkungen. What are these three things anyhow? Was sind diese drei Dinge überhaupt? Well, the Greek word for sign, it can be translated like a road sign that points in a special direction. Das griechische Wort für Zeichen kann übersetzt werden mit einem Straßenschild, das in eine bestimmte Richtung weist. No, it's very interesting. Es ist sehr interessant. That the Bible says about the apostles that God confirmed his words with signs and wonders. Dass die Bibel über die Apostel sagt, dass Gott sein Wort mit Zeichen und Wundern bestätigte. So a sign in the Greek of the New Testament is a supernatural act that points directly in a certain direction. Ein Zeichen ist im Griechischen des Neuen Testaments also ein übernatürlicher Akt, der deutlich in eine bestimmte Richtung zeigt. Which direction? In welche Richtung? In the direction that Jesus Christ is real. In die Richtung, dass Jesus Christus real ist. And that the gospel that we preach is the real gospel. Und dass das Evangelium, das wir predigen, das wahre Evangelium ist. But you know what? It's interesting that the Bible says these signs shall follow the preaching of the gospel. Doch es ist interessant, dass die Bibel sagt, dass diese Zeichen der Predigt des Evangeliums folgen sollen. So believe in the true gospel. Denen, die an das wahre Evangelium glauben. So we have to preach the real gospel in order to have it been confirmed this sign. Wir müssen das wahre Evangelium predigen, damit es durch Zeichen bestätigt werden kann. Because God is not going to confirm something that's not true. Denn Gott wird nicht bestätigen, was nicht wahr ist. So if we preach religion or just repeat a little prayer, that's not the true gospel. Wenn wir Religion predigen oder einfach ein kleines Gebet nachsprechen, dann ist das nicht das wahre Evangelium. We have to understand, if we want these three things to be part of our lives, we have to preach the real gospel. Wir müssen verstehen, wenn wir wollen, dass diese drei Dinge Teil unseres Lebens sind, müssen wir das wahre Evangelium predigen. God's going to confirm that. Gott wird es bestätigen. And you know, that's something I think sometimes a little bit sad. Und etwas ist dabei für mich ein bisschen traurig. We usually limit the supernatural to healings. Normalerweise beschränken wir das Übernatürliche auf Heilung. We can't do that. Wir können das nicht machen. Healing is one part, but God wants to do signs. Anything supernatural. Heilung ist ein Teil davon, aber Gott möchte Zeichen tun, alles Übernatürliche. That points in the direction that, listen guys, the gospel that I'm preaching is actually true. Das in die Richtung weist, die sagt, hört ihr Leute, das Evangelium ist tatsächlich wahr. Do you know, I've experienced a sign once. Ich habe einmal ein Zeichen erlebt. This. 1982. I drove for about 3 hours without gas. Ich fuhr etwa 3 Stunden lang ohne Benzin. 40 years ago. Vor 40 Jahren. I just said, it's going to be fine, I'm going to get to the car will drive. Ich sagte einfach, es wird gut werden, ich werde an den Ort kommen, an den ich fahre. It was night and it was cold and there was no gas station open. Es war Nacht, es war kalt und keine Tankstelle war offen. Nenhum posto de gasolina aberto. Would it be dangerous to stay in the freezing car? Es wäre gefährlich gewesen, in einem eiskalten Auto zu bleiben. Congelando. And I had another person with me in the car. Und eine andere Person war mit mir im Auto. I have not had any contact with that person in, I don't know, decades. Ich hatte seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr mit dieser Person. This woman meanwhile lives in New Zealand. Sie lebt mittlerweile in Neuseeland. Ich habe morgen nach Neuseeland. Recently she sent me an email. Vor kurzem schrieb sie mir eine E-Mail. Found me again in the internet. Sie hat mich im Internet wiedergefunden. This is what she said. Sie sagte Folgendes. Until today I'm impacted by what I experienced tonight. Ich bin heute hier, weil ich geprägt wurde von dem, was ich in dieser Nacht erlebt habe. And she sent a big offering to Brazilian Kids Care. Dann schickte sie eine große Spende für Brazilian Kids Care. She didn't even know that Brazilian Kids Care exists. Sie wusste nicht einmal, dass Brazilian Kids Care existierte. But that gets me no contact. Weil wir seit Jahrzehnten keinen Kontakt hatten. The sign that points to what we preach is true, then opens the hearts of the people. Es ist ein Zeichen, das darauf hinweist, dass das, was wir predigen, wahr ist. Es öffnet die Herzen der Menschen. You need to have them as you preach the gospel. Du brauchst sie, wenn du das Evangelium predigst. What's a miracle? Was ist eine Kraftwirkung? The Greek word for miracle is simply an action of supernatural power. Das griechische Wort ist eine Aktivität durch übernatürliche Kraft. Die entenda como uma ação de poder sobrenatural. It could be anything that's a supernatural manifestation. Es kann alles sein, das eine übernatürliche Manifestation ist. Walking over the water. Übers Wasser gehen. I heard a story of recently where a guy ran over a whole lake. Vor kurzem hörte ich eine Geschichte, als ein Mann über einen ganzen See gerannt ist. And then the whole village could save. Und das ganze Dorf wurde gerettet. Do you know, miracles have to become part of our lives. Kraftwirkungen müssen Teil unseres Lebens sein. Especially in the preaching of the gospel. Insbesondere wenn wir das Evangelium predigen. What's a wonder? Was ist ein Wunder? You know, I tried to research it in the Greek and I just got never satisfied. Ich habe versucht, es im Griechischen zu erforschen und ich war nie wirklich zufrieden. The Greek simply says it's a wonder. Das Griechische sagt einfach, es ist ein Wunder. But that doesn't help me. Das hilft mir nicht. So I asked a friend of mine who is an expert in the Greek language. In fact, he's involved in a renewing editing of a new Bible, of a Bible. Ich habe einen Freund gefragt, der Experte für die griechische Sprache ist. Er ist daran beteiligt, eine neue Übersetzung der Bibel zu erstellen. Eine Revision de uma das versões populares da Bíblia que temos. And I said, what's a wonder? Ich fragte, was ist ein Wunder? Here's what he explained to me. Er erklärte mir Folgendes. He says, the wonder, it is something that's supernatural, but it appears to your imagination. Er sagte, das Wunder ist etwas Übernatürliches, aber es entsteht durch deine Vorstellungskraft. You know, it's like you see something, you begin to wonder and think, how can this happen? How can this be? Du siehst etwas, fängst an, dich zu wundern und zu denken, wie kann das passieren? Wie kann das sein? I mean, how? Wie? Do you know, and I've seen something. Ich habe etwas gesehen. One day I was in a church that we were part of in America. Eines Tages war ich in der Gemeinde, zu der ich in Amerika gehörte. A woman that was an author and had a lot of experiences with incredible things. Eine Frau, die Schriftstellerin war und viele fantastische Dinge erlebt hatte. With an elderly lady. Eine ältere Frau. She asked me to pray for her. Bat mich für sie zu beten. Debbie was the secretary of the church. Debbie war die Sekretärin der Gemeinde. And Debbie, she's tall. Und Debbie ist groß. Like sie ist 1,80 Meter. Woman was the same height. Und diese Frau war genauso groß. So, she was standing in front of me with her hands raised high. Sie stand vor mir mit erhobenen Händen. And I just thought, I want to put my hand on her hand as I prayed for her. Ich dachte, ich möchte meine Hände auf ihre legen, wenn ich für sie bete. So, because I'm much shorter than Debbie, thank God. Weil ich viel kleiner bin als Debbie, Gott sei Dank. Because I can stretch out my legs in any airplane. Denn ich kann meine Beine in jedem Flugzeug ausstrecken. Standing on tippy toes and put my hand on hers. Stand ich auf Zehenspitzen und legte meine Hände auf ihre. Dann las minhas mãos sobre as dela. And I began to pray and release the fire of God upon her. Und ich fing an zu beten und setzte das Feuer Gottes über ihr frei. Suddenly, my hands slipped down the chin like this. Plötzlich rutschten meine Hände nach unten, etwa so. I thought, hang on, I'm still on tippy toes, nothing has changed. Ich dachte, ich stehe immer noch auf Zehenspitzen, nichts hat sich geändert. I looked down and she was floating in the air and levitating about 10 centimeters. Ich schaute nach unten und sie schwebte in der Luft, etwa 10 cm über dem Boden. And she stood in the air for 15 minutes at least. Sie blieb mindestens 15 Minuten lang in der Luft. And I just kept praying and prophesying over my hands being now here. Ich betete einfach weiter und prophezeite über ihr, meine Hände waren jetzt eben hier. And releasing the fire of God. Und ich setzte das Feuer Gottes frei. And, whoop, she was down again on the floor. Langsam kam sie wieder auf den Boden. And she had her eyes closed. Sie hatte ihre Augen geschlossen. And next morning, Debbie called me. Am nächsten Morgen rief mich Debbie an. She was at the church office. Sie war im Gemeindegebäude. She said, what did you do to Anna yesterday in the meeting when you prayed for her? Sie fragte, was hast du gestern mit Anna gemacht, als du für sie gebetet hast? Nothing. Ich sagte nichts. I just prayed for her and then she was floating. Ich habe einfach für sie gebetet und dann schwebte sie. She said, but what did you pray for her? Sie fragte, aber was hast du für sie gebetet? Ah, I just prayed, I just released the fire of God. Ah, ich habe einfach das Feuer Gottes freigesetzt. She said, Anna just called me the office. Sie sagte, Anna hat mich gerade angerufen. She said, what did your husband do to me yesterday? Und sie fragte, was hat dein Mann gestern mit mir gemacht? She said, both of my hands have burn marks. Sie sagte, meine beiden Hände haben Brandflecken. From the fire of God. Vom Feuer Gottes. She said, I felt like I was floating when he prayed. Sie sagte, ich hatte das Gefühl, als ob ich schweben würde, während du gebetet hast. That's a wonder. Das ist ein Wunder. How can this happen? Wie kann das passieren? The law of gravity defied. Das Gesetz der Schwerkraft wurde aufgehoben. You put your hand there and she has burn marks. Du hast deine Hände aufgelegt und sie hat Brandflecken. How? Wie? So God wants us to walk in wonders, in signs and miracles. Gott will also, dass wir in Wunden, Zeichen und Kraftwirkungen wandeln. Show this world that we truly have the real gospel. Um diese Welt zu zeigen, dass wir wirklich das echte Evangelium haben. Do you know, I was a little sneaky the last couple of years. In den letzten Jahren war ich ein bisschen hinterlistig. And Daniel was sometimes a little upset with me. Und Daniel war manchmal ein bisschen sauer auf mich. Because I thought I'm going to walk in the wonder of wearing my invisible mask. Ich dachte, ich wandle in dem Wund, dass ich meine unsichtbare Maske trage. Everybody had to wear masks. Paranoid. Jeder musste Masken tragen, das war paranoid. So Daniel and me traveled through Brazil. Daniel und ich reisten durch Brasilien. And we go on the airport through security. Wir gingen am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle. I'm not wearing a mask. Und ich trug keine Maske. But I believe in my heart that there will be a wonder. Aber ich glaubte in meinem Herzen, dass ein Wunder geschehen würde. So, him and me walk right up there and they look at him who has his mask on here. Sir, put your mask on. Wir gingen zusammen dorthin und sie schauten Daniel an, weil er seine Maske am Kinn trug und sagten, ziehen Sie Ihre Maske an. And I have no mask whatsoever. Und ich hatte gar keine Maske an. And they look right at me and said, und sie schauten mich direkt an und winkten mich durch. Daniel war so upset, because he always thought it was my blue eyes. Daniel war so sauer auf mich, weil er dachte, das waren bestimmt meine blauen Augen. Das war ein Wunder, Sohn. You're trying to figure out how that works. Finde heraus, wie das funktioniert. Anyhow, it's really true. Wirklich, das ist wahr. Oder etwa nicht. Daniel und Daniel war wirklich sauer. So anyhow, walk in signs, wonders and miracles. Wandle in Zeichen, Wunden und Kraftwirkungen. Cry out from your heart to God and say, God, I want this to be part of my life. Schreie aus ganzem Herzen zu Gott und sage, Gott, ich möchte, dass dies Teil meines Lebens ist. So that the people will see that the gospel is true. Damit die Menschen sehen, dass das Evangelium wahr ist. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Share it, like it. Teile es, bewerte es. And send us your comments. Und schick uns deinen Kommentar. Thank you. Danke.